We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Ja, das war Alt J mit Flitz Pleasure. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem weiteren Part, und zwar zu einer weiteren Diskussion zu der schon oft erwähnten Demo in Marburg vom 9.2. Genau. Und bevor wir zu einer Diskussion kommen, wollen wir doch nochmal ein bisschen genauer darauf zurückschauen, was denn eigentlich war. Wir haben vorhin schon etwas im Nachrichtenblock dazu gehört. Und wir haben euch so ein paar kleine Redebeiträge bzw. Schnipsel aus diesen aufgezeichnet und würden jetzt mal starten mit dem letzten Teil der Auftaktkundgebung. Lasst uns alle zum Ausdruck bringen, dass wir diese Zustände in Marburg und sonst wo nicht länger hinnehmen werden. Die Krise des Kapitalismus ist auch eine Krise der Demokratie und eine Unmöglichmachung von alternativen Formen des Zusammenlebens. Lasst uns heute die Orte neoliberaler und rassistischer Politik in Marburg sichtbar machen, um auf globale Ungleichheit und die lokalen Auswirkungen der Krise hinzuweisen. Verleiht eurer Wut eine Stimme. Wir wünschen euch allen eine laute, abwechslungsreiche und kreative Demo. Genau, laut und abwechslungsreich, das sollte sie also werden. Und zumindest was die Redebeiträge angeht, kann man das auch durchaus so stehen lassen. So gab es unter anderem Reden zu hören, wie eben diese vom Krisenbündnis, von der Linken, von der SDRJ, von der No Border Gruppe, von der Wagenplatz Gruppe und ich glaube ganz am Ende, was dann aber in den Tumulten mit der Auseinandersetzung mit der Polizei unterging, gab es auch noch einen Redebeitrag von der Gruppe Dissident. Ich glaube, das war eher das Recht auf Stadtbündnis, aber da gibt es ja insgesamt bei allen Gruppen große personelle Überschneidungen vielleicht. Ja, achso, okay, ja. Gut, ein erster kreativer Höhepunkt der Demo fand vor dem Congress Center der Deutschen Vermögensberatung statt. Und zwar hat sich da flankiert von einem Redebeitrag der SDRJ der Demozug dazu aufgemacht, die Anneliese-Pohl-Allee umzubenennen in eine Allee, die einen alten Gewerkschafter ehrt, dessen Namen ich glaube sogar KPDler. Ich weiß es nicht, einen alten Marburger Gewerkschaftsfunktionär. Gewerkschaftsfunktionär, der also auch sein eigenes Gästchen da bekommen sollte. Das wurde auch erfolgreich angebracht ans Straßenschild. Und der nächste sozusagen aktionistische Höhepunkt war dann vom Amtsgericht in der Unistraße. Dort hatte die No Border Gruppe einen Redebeitrag vorbereitet und hat während des Redebeitrags versucht, den Parkplatz vor dem Amtsgericht mit so rot-weißem Sperrband abzusperren und wollte rein theoretisch, so hat mir zumindest ein Aktivist verraten, auch noch Kordeln zwischen diesem Sperrband spannen, was sozusagen äußere und innere Grenzen symbolisieren sollte, die zu Gerichtsentscheidungen führen, die sich primär gegen Asylbewerberinnen, Flüchtlinge und so weiter richtet. Diese absolut militante und den öffentlichen Frieden gefährdende Aktion wurde aber sofort von der Polizei unterbunden. Und und eine Aktivistin wurde wohl auch mit in Gewahrsamnahme gedroht, was aber von einem entschlossenen Einschreiten der anderen Teilnehmenden verhindert werden konnte. Aber nichtsdestotrotz hören wir jetzt einen kleinen Beitrag oder einen kleinen Teil des Redebeitrags der No Border. Zudem sind sie in der kapitalistischen Verwertungslogik besonders schutzlos. Menschen sind in Europa nur willkommen, wenn sie Europas Wettbewerbsfähigkeit nutzen. alten Griechen auf rassistische Art und Weise zum Sündenbock für die Krise macht, anstatt zu benennen, dass die BRD Profiteurin und Vorantreiberin der Krise ist. Deshalb fordern wir. Genau, soweit. Und gleich im Anschluss noch der Take 3. Fordern wir hier und heute die Abschaffung jeglicher rassistischer Sondergesetze. Rassismus raus aus den Köpfen. Gegen den Kapitalismus und seine Ausgrenzungsmechanismen. Freedom, ja. Movement is everybody's right. Ja, dem ist zumindest von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen. Mhm. Entschuldigung. ein Redebeitrag, der schon leicht vorher stattfand und von einer Gruppe sozusagen beigetragen wurde, die sich noch relativ neu, zumindest im Bündnis politischen Marburg bewegt, ist der Redebeitrag der Wagenplatzgruppe. Die versucht jetzt schon seit fast 2 Jahren, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, einen Wagenplatz in Marburg zu gründen und steht da in regen Gespräch mit der Stadt. Und erfreulicherweise sieht es auch so aus, als ob sie jetzt Ende Februar einen Platz in der alten Kasseler Straße beziehen könnten. Das sah auf der Demo noch etwas anders aus, da hat sich die Lage inzwischen geändert. Da wurde noch skandalisiert, dass die Stadt, obwohl sie vorher schon diesen Platz zugesagt hatte, ihn jetzt an eine Baufirma zur Materiallagerung im Zuge des Bahnhofsumbaus vergeben wollte. Aber nach weiteren Gesprächen mit Offiziellen gab es jetzt das Einlenken, sodass mindestens die Hälfte und langfristig eben der ganze Platz dann doch dieser Wagenplatzgruppe zur Verfügung stehen wird. Und genau, was Sie uns mitteilen wollten, oder zumindest die Quintessenz, hören wir jetzt nochmal an. In Zeiten einer globalen Krise sind linke, selbstorganisierte Räume an vielen Orten bedroht, weil sie eine ernstzunehmende Alternative zur kapitalistischen Logik entwickeln und leben. Wir fühlen uns mit diesen Orten, Ideen und Kämpfen solidarisch. Plätze, Räume, Häuser, alles. Yes! Genau. Und das war so ein bisschen der kleine Bericht von der Demo. Bevor wir jetzt in unserer illustren Runde hier in eine kleine Auswertung und Diskussion des vergangenen Wochenendes übergehen, des vorvergangenen Wochenendes, machen wir aber nochmal weiter mit etwas Musik. Was habt ihr denn da für uns? Ja, wir hören jetzt Wasting Time von Frivolous. Thank you. Ja, das waren, beziehungsweise jetzt sind wir hier wieder bei Radio Unerhört 90.1 mit Reducation. Ich will mich noch kurz im Namen der Sendung entschuldigen für die Qualität der Lieder. Wir wissen zwar nicht genau, wie es bei euch ankommt, aber bei uns haben wir gemerkt, dass die Qualität nicht so gut ist. Wir sind uns auch noch nicht ganz sicher, woran das liegt. Also ich nehme an, es liegt an der Übertragung und wahrscheinlich, also es liegt nicht an den Dateien. Aber naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt weiter diskutieren. Ja, da sind wir wieder bei der illustren Diskussionsrunde. Also, ja, da wir jetzt ganz kritisch diskutieren wollen, müsste man vielleicht sagen, dass, also, es ja schon im Vorhinein der Demonstration auch aus dem linken Spektrum Marburgs durchaus Kritik am Aufruf gab, aus verschiedenen Ecken mit verschiedenen Beweggründen. Und ja, der Vollständigkeit halber sollten wir auch erwähnen, dass es noch einen alternativen Aufruf gab. Also es gibt diesen schönen Hochglanzflyer-Aufruf unter dem Titel Wir sind wütend. Und dann haben sich einige Studierende zusammengetan, also ich glaube es waren nur Studierende, und haben einen antikapitalistischen Bildungsblog mit einem alternativen Text geschrieben. Vielleicht könnte jemand beschreiben, inwiefern der sich von dem Originalaufruf in Anführungszeichen unterscheidet? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Der Aufruf ist übrigens auch auf der Homepage vom Freedom nachzulesen, freedom.net. Genau, worin unterscheidet er sich? Naja, also dieser Wir sind wütend Aufruf ist schon sehr breit gefächert thematisch. Es sind viele verschiedene Themen, werden da angesprochen, und im antikapitalistischen Bildungsblog geht es schon speziell um Bildung und inwiefern, also welche Funktion hat das vorherrschende Bildungssystem im Kapitalismus? Und ja, das war so der thematische Schwerpunkt und warum dieser Aufruf überhaupt initiiert wurde. Da kann ich nur aus meiner persönlichen Perspektive irgendwie berichten, da ich nicht weiß, warum andere jetzt sich da eingebracht haben, aber ich persönlich habe das getan, weil ich Schwierigkeiten mit dem Begriff Krise hatte, weil für mich der Begriff Krise impliziert, dass dass eine Zuspitzung von etwas das eigentliche Problem ist. Aber für mich ist die Zuspitzung des Kapitalismus und auch die Krise des Kapitalismus nicht das Problem, sondern das System selber, nämlich das kapitalistische System, ist für mich eigentlich das Problem. Und da aber sehr massiv mit dem Begriff Krise gearbeitet wird, und wurde im Zusammenhang mit der Demonstration, fand ich es wichtig, noch einen zweiten Aufruf zu haben, wo deutlich wird, dass das Problem und die Vereinnahmung, auch die vereinnahmende Kraft des Kapitalismus, dass das auch das Problem ist. Ja, ich weiß nicht, es war ein bisschen diffus, aber ich hoffe, es war ein bisschen verständlich. Und vielleicht, also ja, um aus meiner Perspektive zu sprechen, also hast du ja gesagt, was deine Motive waren, was mich motiviert hat, nochmal einen extra Aufruf zu schreiben oder daran mitzuarbeiten, war das, ja, wie du gesagt hast, der Wir sind wütend Aufruf sehr breit gefächert ist, allerdings dadurch oftmals ja in gewisser Weise oberflächlich ist. Also das ist ja geradezu selbstverständlich, dass wenn man einen DIN A4-Seite Text hat und alle Probleme dieser Welt beschreiben möchte, dass es dann oftmals halt eher an der Oberfläche kratzt und dass ich es halt wichtig fand, dass es auch einen Text gibt, der sich halt zwar nur mit einem Phänomen beschäftigt, dafür aber etwas fundierter und nicht nur die Phänomene benennt, sondern tatsächlich so etwas wie eine Analyse mit transportieren kann. Also ich glaube, das war auch ein wichtiger Aspekt. Also ein anderer Vorwurf, dem ich auch begegnet bin, bezogen auf den Aufruf und auch auf diese ganze Aktion war, dass der Aufruf auch strukturellen Antisemitismus reproduziert, ich weiß nicht, was hier der richtige Begriff ist. Ich kann nicht dazu sagen, inwieweit das man das so teilen kann und soll, aber zumindest ist mir dieser Vorwurf mehrmals vorgetragen worden. Auch. Ja, wer sich da etwas weiter reinfinden möchte, der sei auf die Facebook-Seite des Krisenbündnisses verwiesen. Da gibt es, glaube ich, mehrere hundert Kommentare, andauernde Diskussionen, entfacht von einer Kritik aus genau diesen Beweggründen. Ich weiß nicht, ob sozusagen mir da sehr viel Kritik zu ankommen ist, aber doch so ein bisschen Irritation und Unverständnis ist das Motto der Demo, wir sind wütend, hat bei vielen Leuten aus meinem Bekanntenkreis so ein bisschen an so einen wütenden Mob Assoziation freien Lauf gegeben oder an die vielbesagten Wutbürger. Ich würde bezweifeln, ob man sich zumindest innerhalb der linksalternativen Szene sich damit so in die Karten gespielt hat. Sicherlich war es irgendwie ein Versuch, sozusagen eine breitere Masse anzusprechen und so ein diffuses Unwohlsein mit den Verhältnissen da zum Ausdruck zu bringen. Aber ob da das Wütendsein der richtige, die richtige Synthese ist, sei mal dahingestellt. Ich finde es auch eine recht gefährliche Kombination, dass auf der einen Seite wird propagiert, dass die Wütenden sich zusammenfinden sollen und auf der anderen Seite werden dann auch noch die Probleme, die an die appelliert wird, also einmal die Emotionen, also die Probleme und die Emotionen, die man damit verbindet, an die wird appelliert und gleichzeitig werden die Ursachen der Probleme personalisiert. Mhm. Und das finde ich eine sehr gefährliche Kombination. Und das den Anspruch hatte ja die Demonstration auch, indem sie dann zu einzelnen Akteurinnen und Profiteurinnen der Krise, ne, die es ausgerufen wurde, hingeht und diese nun bestraft dafür, dass sie uns, den Wütenden, jetzt diese Krise verursacht hat. Das fand ich persönlich gefährlich und höchst fragwürdig. Ja, und was vielleicht auch einfach, um jetzt nochmal stärker an das von Steffen anzuknüpfen, an das die Frage, wir sind wütend. Der AStA wurde ja durch die Vollversammlung verpflichtet, auch auf diese Demonstrationen hinzuweisen über den Studierendenverteiler. Und da gab es dann illustre Rückmeldungen von auch sehr wütenden Menschen, die nicht sehr erfreut waren, dass in ihrem Posteingang eine politische E-Mail gelandet ist. Und viele von denen haben den Wir sind wütend-Slogan wiedererkannt, der ja auch hier und da an Unigebäuden in der Innenstadt und an anderen Gebäuden zu lesen ist. Und es war vielleicht auch einfach taktisch nicht besonders clever, diese Form der Sachbeschädigung, zu der man jetzt stehen kann, wie man möchte. Aber das zu verbinden mit der Überschrift und dem Motto einer Demonstration, die ja doch auch nicht darauf zielt, nur sachbeschädigendes Publikum anzuziehen und hoffentlich nicht wie ein wütender Mob durch die Stadt zu ziehen, sondern tatsächlich Menschen überhaupt für Probleme, ja, ein Problembewusstsein zu schaffen. Naja, das ging ja noch weiter. Da wurde ja sogar der Demonstration unterstellt, Reifen zu zerstechen. Ja, also in den Rückmeldungen. Obwohl ich auch sagen muss, also die E-Mail, die über den Verteiler ging, die hat sich ja auch bloß auf den antikapitalistischen Bildungsblock bezogen. Ja, und der antikapitalistische Bildungsblock hatte eigentlich wenig, wenn nicht sogar gar nichts, mit dem Aufruf, wir sind wütend zu tun. Und trotzdem wurde der Blog dann aber in Verbindung damit gebracht und das fand ich auch schade. Das lag aber daran, dass eben ganz oben die Überschrift stand, wir sind sehr wütend. Und das hat dann eben diese Reaktion hervorgerufen. Das war aber ein Missverständnis. Gut, nichtsdestotrotz finde ich Story, also von diesem Motto so ein bisschen abgesehen, aber finde ich Story nicht verwerflich, wenn man auch auf straßenkünstlerische Art und Weise auf Demonstrationen oder ähnliche politische Veranstaltungen aufmerksam macht und die im Stadtbild auch ein bisschen länger haften lässt als nur mit einem Plakat. Ja, also das kann man, glaube ich, durchaus plausiblerweise so sehen. Nur, also ich fand vor allem, glaube ich, die zeitliche Reihenfolge nicht besonders, also in diesem Fall einfach nicht besonders clever, dass diese Slogans, die schon eher länger dort zu finden sind, dann im Nachhinein aufgegriffen werden. Also ich glaube, das ist dann einfach die Kausalität, dass erst die Form der Sachbeschädigung, die, glaube ich, nicht von allen mit ähnlich viel Verständnis wahrgenommen wird, erst ins Auge fällt und dass manche Menschen sich monatelang darüber ärgern und dann dieselben Worte wieder auftauchen. Also ich glaube, die Kritik richtet sich mehr an die Reihenfolge als daran, dass Menschen vielleicht ein Plakat oder etwas Lack irgendwo hin tun, wo es offiziell nicht erlaubt ist. Ja, obwohl ich persönlich auch denke, dass wenn Leute sich darüber so etwas aufregen, die würden sich wahrscheinlich auch von so einer Demo nicht angesprochen fühlen, weil die keine anderen Probleme haben. Ja, das mag sein. Müssten wir vielleicht etwas mehr Tiefenpsychologie uns beschäftigen. Ja, ich schaue mal rüber in den zum Mischpult. Das ist vielleicht. Wir haben beide die Kopfhörer nicht auf. Das ist hier wieder eine Arbeitsatmosphäre. Unglaublich. Ja. Ich wäre dafür, dass wir mal wieder einen Song hören, um dann vielleicht danach nochmal in einer Frische weiter zu diskutieren. Schön. Dann gibt es jetzt von Nicolas Jarre Encore. Da sind wir wieder mit Reducation bei Radio Unerhört 90.1 und weiter geht's mit der Diskussion zur Demo in Marburg vom 9.2. Ja, uns war eben aufgefallen, dass wir doch bisher ziemlich einhellig negativ in der Kritik waren und natürlich ziehen wir kein Wort von dem, was wir gesagt haben, zurück, aber man kann ja durchaus auch noch positive Punkte finden und nennen, wie zum Beispiel, dass überhaupt mal wieder was los war in Marburg und dass es Leute probiert haben, was in Bewegung zu setzen. Was vorhin schon so als negativer Kritikpunkt aufkam, nämlich dass der Aufruf sehr weit gefächert und dadurch oberflächlich war, kann ja durchaus auch als Vorteil gesehen werden, nämlich dadurch, dass man sozusagen die Krise oder die Krisenpolitik nicht nur rein ökonomisch betrachtet, sondern viele verschiedene Aspekte autoritärer Krisenpolitik wahrnimmt und oder kapitalistischer Logiken allgemein und diese auch benennt und ja dann eine Vertiefung über einzelne Redebeiträge, wie wir zum Teil auch gehört haben, stattfinden kann. Und und ich meine, ein unabstreitbarer Erfolg, der ja auch ganz eng mit der Demo zusammenhängt, war ja auch die Hausbesetzung, die wir vorhin auch schon ein bisschen thematisiert haben. Aber der Mo hat eben schon im Pausengespräch noch eine ganz andere Verbindung zu der Demonstration hergestellt. Ja, weil er scheinbar nicht so motiviert. Mir ist halt ein bisschen aufgefallen, das Konzept von der Demonstration, die halt in Marburg stattgefunden hat, gleicht sich doch sehr dem Konzept, was aktuell auch unter dem Label Blockupy diskutiert wird. Für Ende April, genau. Ende April, Anfang Mai soll es wieder Aktionstage in Frankfurt geben unter dem Label Blockupy. Und zumindest das Konzept, was ich davon gelesen habe, was über diverse internationale Verteiler verschickt wurde, glich doch sehr dem Konzept, was auch in Marburg Verwendung fand bei der Demonstration. Das heißt, also die Demonstration geht zu einzelnen Stellen, einzelnen Orten, wo sie einzelne Akteurinnen ausmachen, die entsprechend für die Krise, was auch immer das genau ist, verantwortlich machen. Ich persönlich halte von dem Konzept nichts. Also ich würde da so ein ausgewogenes vielleicht nachschieben, weil also ich seh das Problem, das zu verkürzen auf wenige Akteure, Akteurinnen, die scheinbare oder tatsächliche Profiteure und Ausbeuter und fiese Unterdrücker sind. Allerdings sehe ich auch durchaus die Notwendigkeit, diese in gewisser Weise ja doch auch zu bezeichnen. Denn also ich habe oft das Gefühl, dass es so die Tendenz besteht, sich dahinter zu verstecken, dass es halt Sachzwänge sind und dass es das System ist oder alternativlos ist ja auch, glaube ich, zum Wort des Jahres, Unwort des Jahres gewählt worden und da treten die Akteurinnen doch sehr weit zurück. Und ich glaube, es ist halt einfach ein sehr schwieriger Kompromiss, auf der einen Seite nicht nur einige wenige Akteurinnen und Akteure rauszugreifen, aber auf der anderen Seite halt dennoch klar zu machen, dass die Welt von Menschen gemacht wird und dass Menschen Handlungsmöglichkeiten haben und auch diese Akteure halt nicht alternativlosem Gebilde drin sitzen. Und also ich würde deine Kritik teilen, aber ich glaube trotzdem, dass es in gewisser Form auch notwendig ist. Es ist eventuell... Es darf nicht verkürzt sein darauf. Ja, eventuell könnte es Sinn machen, aber dann nur in Kombination auch mit einer deutlichen Analyse, die das entsprechend darstellt. Und diese hat halt gefehlt. Und diese fehlt auch bei Initiativen wie Blockupy, soweit ich sehen kann. Aber das liegt sicher auch daran, weil es halt so breite Bündnisse sind und weil da sehr unterschiedliche Gruppen mit auch sicherlich unterschiedlichen Vorstellungen dran teilnehmen. Ja, auch da würde ich sagen, das ist halt ein schwieriger Spagat, wenn man von der grünen Jugend bis zur DKP, Attac und Medico International versucht, ein breites linkes Bündnis zu schmieden, das dann ja die Analyse halt entweder der kleinste gemeinsame Nenner oder halt gar keine ist. Genau, nichtsdestotrotz glaube ich, also ich stimme euch dazu, aber Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es notwendig ist, auch bei Demonstrationen, bei ähnlichen Veranstaltungen sozusagen die lokale Verknüpfung von so latenten Konstrukten wie Kapitalismus, Krise, Armut, Profitlogik, Privatisierung, Gentrifizierung deutlich zu machen. Also natürlich darf es nicht darauf hinauslaufen, wie es auch in dem Aufruf von Krisenbündnis so ein bisschen den Anschein hatte, dass jetzt Reinfried Pohl als der große Sündenbock dargestellt wird. Aber natürlich verkörpert so jemand wie Reinfried Pohl eine gewisse Sachzwänge, vermeintliche Sachzwänge und Logiken, wie es im Kapitalismus läuft, ja, also dass da eine private Straße gebaut wird, dass da ein Kongresszentrum einfach so aus der Traufe gehoben wird, ohne dass da normalerweise Jahre andauernde Prüfungsverfahren anlaufen. Das sind ja Sachen, die mit den Marburgerinnen und Marburger ganz, ganz konkret eine Beziehung herstellen können. Aber natürlich darf das nicht zu einer Verkürzung und zu einer, wie gesagt, zu einer Bockmentalität führen. Trotzdem denke ich auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, als jetzt zu den einzelnen Leuten hinzugehen und zu sagen, ihr seid die Bösen. Ich finde, ein Protest macht auch nur Sinn, wenn er entsprechend den Anspruch hat, eine bestimmte Analyse nach außen zu tragen. Ein Protest nur des Protestes willen, ohne entsprechend diesen Anspruch, finde ich persönlich nicht wirklich. Leere Luft so. Also, weil es geht letztendlich darum, Gesellschaft zu verändern und gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Und um Gesellschaft zu verändern, braucht es Diskurse, kritische Diskurse, und die brauchen kritische Analysen. Ja, wollen wir uns mit diesen Worten verabschieden? Ja. Ich muss noch eine kleine Verbesserung, weil ich vorhin einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich vorhin angekündigt, dass die Gruppe Freedom ein offenes Plenum für alle hat am Mittwoch, den 28. Den gibt es aber nicht, denn der nächste Mittwoch ist der 27. Und dann nutze ich jetzt dreist die Gelegenheit. Und zwar trifft sich die Gruppe Freedom am Mittwoch um 16 Uhr in der Philfac. Ich glaube, also wer nicht weiß, was wir so machen, der hat jetzt, glaube ich, so einen kleinen Einblick darin gewonnen. Aber wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit Hochschulpolitik. Nein, ich will jetzt nicht zu viel Eigenwerbung machen. Schaut euch die Website an, wenn es euch das gefallen hat. So. Und ja, Mittwoch, dem 27. 16 Uhr in der Philfac. Man wird uns schon irgendwie erkennen, denke ich. Ja, ich finde aber trotzdem, dass wir kurz noch erwähnen können, dass wir neben der Radiosendung auch, wir versuchen regelmäßig Newsletter rauszubringen und wir versuchen, wir machen auch aktuell diese Unicom vom Campus kicken Geschichte, vielleicht haben einige von euch auch schon die Aufkleber entdeckt. Was machen wir noch? Ja, und vereinzelte Projekte wie jetzt zum Beispiel den Film. Richtig. Ja. Blut muss fließen zeigen. Ja. Ist ja auch. Ja. Also komm vorbei, kommenden Mittwoch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es noch eine Liedankündigung und das dazugehörige Lied. Ach ja, ich habe auch noch was vergessen. Tut mir leid. Das nächste Lied ist komplett GEMA-frei und in diesem Sinne möchte ich noch die Sendung von Gregor pushen, der hier bei Radio Unerhört. Die Sendung heißt Radio GFM, kommt um 19 Uhr sonntags. 19 Uhr sonntags Radio GFM, nur GEMA-freie Musik. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschö. Ja. Tschüss. Wir hören nach einem Track. Und zwar, die Interpretin heißt Verena und ihre Musik wurde, soweit ich weiß, noch nie im Radio gespielt. Und ja, mit dem Titel verabschieden wir uns. Oh, I I just can't hold it.